nur ein Viertelstündchen Liebe, sich ein bisschen in die Augen sehen, nur ein Viertelstündchen Liebe und dann nie mehr auseinander gehen. Nur ein Viertelstündchen Liebe, eine nette kleine Melodie, nur ein Viertelstündchen Liebe, zeig dir meine Sympathie. Wenn wir uns beide dann gut verstehen, dann wird daraus vielleicht das große Glück. Wir finden Freude am Wiedersehen, du gibst mir meine Küsse gern zurück. Nur ein Viertelstündchen Liebe, sich ein bisschen in die Augen sehen, so ein Viertelstündchen Liebe macht das Leben wunderschön. Ein wenig Liebe, sich in die Augen sehen, oh, das ist wunderschön. Wer kann das nicht verstehen? Meine Sympathie, wie wenn wir uns beide dann gut verstehen, dann wird daraus vielleicht das große Glück. Wir finden Freude am Wiedersehen, du gibst mir meine Küsse gern zurück, ja, Liebe, sich in die Augen sehen.